So, jetzt nochmal. Hört man mich jetzt? Wunderbar. Ah, sehr schön. Man sollte vielleicht auch wissen, wie man das Ganze einrichten soll. Naja, egal. Trägt mich bitte einer bei den Anwesenden mit ein, das wäre lieb. Dankeschön. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal offiziell. Laut meiner Wanduhr haben wir es 21 Uhr und 5 Minuten. Dann haben wir die heutige Redaktionskonferenz der NRW-ÖA. Am 26.03. diesen Jahres. Wir haben heute zum ersten Mal eine Aufnahme, deswegen eins vorweg. Ein Dank geht raus an die liebe Vako fürs Vorbereiten der Sitzung, dass ich mich hier wieder ins gemachte Nest setzen durfte und dafür dann die Sitzungsleitung aufgebrummt bekommen habe. Ist dann nur lieb und nett, deswegen habe ich da auch nichts gegen, deswegen führe ich auch heute wieder durch die Sitzung. Kommen wir zum ersten Tagesordnungspunkt. Wir haben einige Anmerkungen aus der letzten Woche gehabt. Unter anderem kommen wir nachher noch zu, hat der Reinhard einen Text vorbereitet für Covid-19? Werden wir gleich noch drauf kommen. Meine Frage erstmal als allererstes, haben alle das Protokoll von der letzten Sitzung zur Hand, beziehungsweise zumindest mal reingeguckt? Und können da Ihre Zustimmung geben, dass wir das genehmigen können oder nicht? Ich liebe es, wenn Stille ist. Helda, Frage. Protokoll von letzter Woche genehmigt? Beziehungsweise Tagesordnung erstmal so rum. Ja, Tagesordnung, Protokoll auch, können wir gerne hinterher, weil ich bin gerade bei den Zahlen auf Arbeit. Alles klar, Protokoll und Tagesordnung machen wir in einem Abwasch. Wenn sich keiner meldet, dann sollte das doch okay sein, oder? Sieht auch so. Dann schließe ich mich der Mehrheit an. Wir sind ja hier in einer Demokratie. Was heißen sollte, ich habe hier nichts dagegen. So, wir haben eine Genehmigung des Protokolls. Gibt es Einwände gegen das Protokoll? Das hatte ich gerade sicherheitshalber noch mal abgefragt. Keine Gegenrede gegen das Protokoll. Auch damit herzlichen Dank, Ison. Wird dieser Tagesordnungspunkt abgehakt? Und wir kommen zum Teil Mitglieder zu oder Abgänge. Da steht nichts im Pad. Wir sehen auch bisher lediglich bekannte Gesichter hier. Und dementsprechend kurz die Frage, ist irgendwas, hat jemand was gehört, dass jemand Interesse hat, mitzuarbeiten bei uns oder sonstiges? Scheint nicht der Fall zu sein, deswegen auch da. Ja, Ober-Eichwald schreibt gerade, da wollte jemand, aber kann wohl heute nicht. Dann sollten wir denjenigen vielleicht mal in unseren MetaMaus-Kanal einladen. Dann kann er da zumindest schon mal mitmachen. Gibt es da Gegenwände? Alles klar, dann schauen wir mal. Vielleicht können wir ja den Stefano mal entsprechend reingucken und auch, also beziehungsweise einladen. Der kann sich gerne Ober-Eichwald auch an mich wenden. Ich bin die nächsten Tage ein bisschen öfter hier online, dann kann er gerne auch mit mir direkt nochmal sprechen. Es gibt da viele Möglichkeiten, wie er da reinkommen kann. So, dann warte ich noch eben auf das Protokoll. So, dann haben wir auch da einen Interessenten, das ist schon mal schön. Dann kommen wir zu den Teamberichten. Wir hatten eine Pressemitteilung rausgehauen am 21. mit dem Thema NRW-Piraten nominieren Landesliste zur Bundestagswahl. Da habe ich auch einiges an Reaktionen mit aufgenommen, aus das wohl gedruckt wurde. Vako, gerne Wortmeldung, bitte. Ja, also wir hatten das Glück, dass dpa die Pressemitteilung aufgenommen hat und daraus so eine, ich sag mal, Kurzmeldung gemacht hat und die ist tatsächlich on und offline in einigen von einigen Redaktionen übernommen worden. Das fand ich eigentlich auch sehr schick. Dann geht von meiner Seite raus ein Dank an alle, die an der Veröffentlichung da beteiligt waren. Ich konnte leider an dem Wochenende nicht. Schlicht und einfach deswegen, weil ich mit der AV selber genug zu tun hatte. Aber da kommt es dann auch gleich im Videobereich noch was dazu. Gibt es weitere Mitteilungen oder weitere Wortmeldungen zu der Pressemitteilung unserer Landesliste zur BTW? Das scheint nicht der Fall zu sein. Können wir das Thema dann als erledigt angesehen und weiter in Zeile 37, 38 kommen wir zu einem geplanten Beitrag von Reinhard. Der hat was geschrieben zu Covid-19. Er hatte uns gebeten, dass wir uns das Pad einmal kurz angucken, zumindest heute, kurz drüber sprechen und dass wir das relativ kurzfristig dann jetzt raushauen. Ich habe ihm schon meine Unterstützung zugesagt, dass ich da die nächsten ein, zwei Tage mal drüber gucken werde und auch redaktionell noch ein bisschen tätig werde. Das war eine seiner Bitten. Aber Vako, bitte, ich rede schon wieder zu viel. Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, dass ich auch was sagen möchte. Ich habe den Text auch nur überflogen. Die Überschrift ist ein bisschen missverständlich, weil da geht es ja jetzt eigentlich, und das finde ich auch nicht uninteressant, um das Versagen, was das Impfen und die Impfzentren und so weiter angeht. Da sollten wir aber in jedem Fall auch mit der Sandra Löhrs erstmal Rücksprache halten. Sandra hat eine Kopie von dem Text und sie wollte da sowieso nochmal drüber gucken. Super. Ich habe das mit der Sandra eigentlich besprochen, also eingeschickt. Sie weiß, dass der Text hier bei uns anhängig ist und ich habe ihr auch eine Kopie von dem Text geschickt. Jetzt weiß ich nur nicht, wie sie Zeit hat. Hat auch nur aktuellen Wert. Also wir können den Text, ich bin da mit meinen Texten bin ich ziemlich flexibel, wie ihr wisst, und solange ich einzelne Sätze wiedererkennen kann, ist mir fast egal. Aber so schlecht ist der Text ja auch nicht. Aber mit Sandra, wie gesagt, bin ich in Gesprächen. Jetzt weiß ich nur nicht, wie sie Zeit hat, um das zu bearbeiten. Das ist jetzt, sage ich mal, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Die Tatjana möchte sprechen, dann soll sie das bitte tun. Danke, danke. Gut, Marco, dass du das mit Sandra auch noch gesagt hast. Vielleicht könnten wir ja von unserer Spitzenkandidatin ins B dann ja auch noch ein Zitätchen beifügen. Oder war das jetzt als Ja. Vortrag? Also als PM müssten wir das ein bisschen kürzen, aber ich fände es auch schick mit Zitat. Kein Problem, macht AGÖ will ja sowieso und die Sandra soll auf jeden Fall daran beteiligt werden. Das ist kein Problem für mich. Sie weiß also, ob ich den Text kenne und ich bin da flexibel. Wie sie es machen, so wie es läuft, so wie das bei mir angekommen ist, und so wie das bei mir wirkt, ist da wirklich, die fahren total nur auf die neuen Medien ab. Und wer die Medien nicht bedienen kann, der hat die Arschkarte. Andere, also ich finde es zum Beispiel auch unverantwortlich, die Leute auf die Webseite der KV Nordrhein zu verweisen, stur nach den Daten dazu fragen, Geburtsdatum ja oder nein. Wenn der Geburtsdatum hinkommt, kommst du rein. Wenn der Geburtsdatum nicht kommt, bist du draußen. Es wird nicht nach Attesten gefragt oder irgendwelchen Einzelfallentscheidungen. Also dann, wenn man dann nach dem Motto krebskrank und etc. pp., da fragen die auf der Webseite der KV Nordrhein nicht. Ich bin jetzt, sage ich mal, an meinem Termin, da hat dann am Ende doch, ich hatte wohl erst einen Kreisläufer produziert, aber ich bin dann an meinem Termin doch noch gekommen, eher hintenrum. Man hat mich dann auf der Bundeshotline-Treffung. Entschuldigung, Reinhard, können wir inhaltliche Diskussionen und was du so machst, den Tag über irgendwo anders hin verschieben? Ich Ja, finde, das hat in der Sitzung nichts zu suchen. kein Problem. Entschuldigung, ich bin so. da war die Vaku eine Sekunde schneller als ich. Vaku, aber du hattest noch mal eine Wortmeldung angemeldet, dann bitteschön. Das war die Wortmeldung. Gut, dann reiß ich das Mikrofon mal wieder an mich. Fazit von der ganzen Geschichte: Wir überarbeiten den Text, wir holen Sandra mit ins Boot, auch für ein Zitat. Das ist, glaube ich, eine Sache, wenn das wirklich so ein Fall ist. Ich kenne den Text jetzt nicht, Reinhard. Deswegen verlasse ich mich da jetzt erstmal auf das Wort von Vako, dass das durchaus Potenzial hat. Und dementsprechend gucken wir uns das an. Wir gucken, dass wir Sandra kurzfristig noch zu einem Zitat kriegen. Und dann schauen wir, ob wir das in irgendeiner Form so schnell wie möglich raushauen können. Ja, okay, mach mal. Na, also du darfst gerne auch, ich sag mal, ich weiß nicht, ob Vako eine Möglichkeit hat, Sandra kurzfristig zu kontaktieren. Ja, Vako, ich habe es gelesen. Das war jetzt der letzte Satz. Wir müssen gucken, dass wir Sandra irgendwie noch kontaktieren. Weiter im Text. Wir haben eine PM geplant für das Bündnis gegen das geplante Versammlungsgesetz NRW. Nachdem das Bündnis selbst online ist, steht hier in Zeile 43. Ich gehe mal davon aus, Vako kann mir da mehr sagen. Und sie sagt mir auch gerade in dem Moment, dass sie eine Wortmeldung hat. Ja, nur ganz kurz. Der Landesvorstand hat gestern beschlossen, dem Bündnis gegen das geplante Versammlungsgesetz beizutreten. Dieses Bündnis ist hervorgegangen aus dem Bündnis gegen das Polizeigesetz NRW vor 2 Jahren, 3 Jahren. Und das Bündnis plant, wahrscheinlich nach Ostern online zu gehen. Und dann können wir auch mit einer entsprechenden Pressemitteilung rausgehen, dass wir da Bündnismitglieder sind. Dann sollten wir da, und das geht in meinen Augen Richtung Tatjana und Helda, sobald wir da Infos von Frank kriegen, beziehungsweise von dir, Vako, ich weiß nicht, ob du da auch mit drin bist. Ich bin da auch mit drin, ja. Gut, sobald du uns die Info gibst, sind wir alle Mann an Deck und hauen da in die Tasten, was geht. Haben wir weitere geplante Sachen? Okay, für die Aufnahme. Ich erfahre gerade, dass bereits hinter den Kulissen die Pressemitteilung für das Bündnis oder für die Arbeitsaufnahme des Bündnisses vorbereitet wird und dementsprechend wir da schon gut aufgestellt sind, was das angeht. Nein, ich meinte, ich bereite die PM des Bündnisses vor, nicht unsere. Ah, okay. Gut. Nochmal die Frage: Haben wir weitere geplante Sachen außer die beiden? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zum Request-Tracker. Da haben wir laut der lieben Vako mit der Nummer 5, ich korrigiere, 459090 eine Presseanfrage zum Themenabend der AG Drogenpolitik. Vako, da dein Name dahinter steht, würde ich eher sagen, du kannst da mehr zu sagen? Ja, da war eine interessierte Journalistin, die aber nicht in den Mumble wollte oder nicht konnte und die gefragt hatte, wo die Sitzung aufgezeichnet wird. Ich habe das in die PolGF-Runde geschmissen und die Sora wird mir Bescheid geben mit einem Link. Und das habe ich der Dame nur kurz mitgeteilt und dafür hat sie sich auch schon bedankt. Also ich hatte hier noch ein zweites Ticket gerade reingepostet und irgendwie ist es wieder weggefallen. Ich muss mal eben suchen. Ja, dann warten wir noch ganz kurz. Oder sollen wir Social Media schon mal vorziehen, Vako? Nee, ich hab's. Alles klar. So, dann haben wir ein Ticket im Request-Tracker mit der 459306. Eine Bildrechteanfrage. Ich selber habe jetzt keine Info, um was es da geht. Wer kann da mehr zu sagen? Kann ich kurz erklären, das Ticket kommt von meinem Chef, dem PolGF aus dem Bund. Und zwar gibt es ein Foto von einem Plakat aus unserem NRW-Wahlkampf 2017 mit der Sandra Janat drauf, Sandra Lein. Und die Bildrechte liegen beim Fotografen, also die Fotorechte, aber sie fragen an, ob wir die Rechte freigeben können für das Bild. Ich würde jetzt sagen, wir schreiben Sandra an und fragen sie, ob sie was dagegen hat, in einem Schulbuch zu erscheinen. Wäre das nicht Sache des Landesvorstands? Normalerweise, jede Person hat ja ein Recht auf ein Bild. Ja. Und da die Dame ja keine persönliches Interesse oder Zeit gibt, schon selber fragen. Richtig. Ja, ja, dass Sandra selbst gefragt wird, das ist mir klar. Aber ich frage gerade, ob das eine Aufgabe für die AGÖA oder für den Landesvorstand ist, die Sandra anzuschreiben. Also ich habe meinem Chef gesagt, er soll das in unsere Presse-Queue schicken und weil er mich gefragt hat, ob ich das übernehmen kann. Und von daher ist es jetzt hier gelandet. Ja, Helda, kannst du da mal kurz deine 2 Cents zu geben? Ja, es ist also es ist schon sehr schwer. Also ich klar, wäre das auch eine Aufgabe, die wir auch ich sag mal, landesseitig machen können, genauso gut kann es aber auch BR02 selber auch tun. Also auch wenn es jetzt hier ein Plakat ist aus dem NRW-Wahlkampf, ich weiß, auf welches gemeint war. Ich glaube, das war noch aus dem Landtagswahlkampf 2017 sogar noch, wo so eins der 6 Startplakate dargestellt hat. Der Kontakt zu Sandra Jan hat jetzt natürlich jetzt sehr, sehr, sehr gering gehalten, aber soweit ich weiß, ist sie quasi noch da und noch ansprechbar. Und die Anfrage kann immer gestellt werden. Ich gucke mir das Ticket nochmal an, werde dann nochmal die Anfrage an Sandra dann nochmal auch geben. Ich denke mal, das werde ich dann nochmal übernehmen. Oder wenn es jemand von euch machen möchte, gerne auch. Und dann packen wir es damit dran und dann sollte es wohl kein Thema sein. Außer sie hat wirklich da was gegen, irgendwo zu erscheinen. Marco, du wolltest noch was entgegnen? Ja, also ich würde die wirklich formlos anschreiben, entweder über Twitter DM oder hier im Telegram. Auf Twitter ist sie ja zumindest noch. Ich bin allerdings Montag bis Mittwoch wieder absolut gar nicht greifbar, weil weg. Und von daher wäre ich jetzt nicht böse, wenn das jemand anders übernimmt. Hat jemand was dagegen, wenn Helda den Hut auf hat in der Hinsicht? Ich befürchte außer mir sonst keiner. Damit hast du den Job, Helda. Gut, dann ist das Ticket, wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. Ich gucke sicherheitshalber nochmal in unser Chatprotokoll. Das ist nicht der Fall. Wir haben somit auch den Request-Tracker abgeschlossen. Dann ist es Zeit für unsere Social-Media-Berichte. Wer kann was zu Twitter sagen? Davon wieder theoretisch ich. Ich muss mal kurz mal reinschauen. Also Twitter, Facebook habe ich jetzt gerade mal ein paar Daten eingestellt. Für die Aufnahme werde ich es nochmal vielleicht in Kürze nochmal nennen. Also wir haben in den letzten 28 Tagen 25 Tweets, das ist ein Plus von über 200%, Impressions insgesamt um die 127.000, auch da ist es ein Plus um das Fünffache. Profilbesuche sind 4.000, also über 4.000, auch da wieder ein Plus um das Fünffache nochmal. Erwähnungen um die 277, auch da wieder ein großes Plus von knapp 230%. Und wir haben auch 13 neue Follower auf Twitter erhalten. Bei Facebook sieht's nicht so rosig aus wie bei Twitter. Liegt auch vielleicht auch an der Tweet-Dichte, die wir da auch gehabt haben. Die war da doch um einiges höher. Da sind's eher größtenteils sinkende Zahlen, also 500, knapp über 500 Seitenaufrufe, 9 gefällt mir bei Klicks, die wir da hatten. Wir haben 451 Menschen erreicht über unsere Beiträge. Daraus sind 11 Interaktionen resultiert. 12-mal wurden sich Videos angeschaut, und wir haben nochmal 10 Seitenabonnenten dazu gewonnen, die ja nochmal ein anderes Ding haben. Die YouTube-Zahlen kommen jetzt auch, die habe ich jetzt gerade offen. Da sind jetzt auch in den letzten 28 Tagen 263 Aufrufe dazu gekommen. Das heißt, wir haben also eine Wiedergabezeit von insgesamt 20,2 Stunden und haben leider da 2 Abonnenten verloren. Vielleicht weiß nicht, ob das jetzt auch an der Übertragung der AV lag, weil das kann ich jetzt nicht sagen. Ist aber auch im Moment nicht das Video, also die AV, die Übertragung der AV ist noch nicht mal die höchste Zahl der Aufrufe in den letzten 28 Tagen, sondern das Video zum Bewachungsstaat für Dummies, Prison, jeder ist im Fadenkreuz, hat mit 50 Aufrufen da bisher die Top 10, also führt quasi die Top-Liste an. Unser AV-Video ist da auf Platz 3 gelandet, mit einer durchschnittlichen Wiedergabedauer von 17 Minuten. Obereichwald, bitte. Jo, Obereichwald, go. Du musst dich entstummen. I'm sorry, ich rede hier die ganze Zeit und frage, was los ist. Ja, wir hatten ja mal zu Social Media gesagt, dass ich irgendwie auch Zugang zu Facebook und Instagram bekommen soll, dass ich da was machen soll. Da fehlen mir die Zugänge tatsächlich noch. Das wollte ich einfach nur noch mal erwähnen. Weiß ich nicht, soll ich die noch bekommen oder nicht? Ja klar, da hänge ich dran. Mit Instagram und Facebook war das noch, ne? Twitter hast du ja, soweit ich weiß. Da habe ich TweetDeck, ja. Ja, okay. Ich hätte noch eine andere Frage dann, wenn ich Facebook und Instagram bekomme. Und zwar, ihr kennt mich, ich besorge gerne blaue Häken. Ist es okay für euch, wenn ich die beiden Seiten dann verifizieren lasse? Ich muss nachfragen, habe ich von PR02 gelernt. Wenn du mir verrätst, wie das geht, habe ich nichts gegen. Dann kann ich das für meine Sachen auch machen. Man schreibt den Facebook-Support an. Aber es gibt so einen speziellen für Government. Also da antworten die aktuell innerhalb von 2 Stunden. Also von meiner Seite aus gibt es da keine Gegenrede. Wie sieht's bei dir aus, Helder? Sollen wir verifizieren lassen? Ja klar, also Twitter ist ja schon verifiziert. Ich glaube, das ist auch mit glaube sogar mit deiner Mithilfe gewesen, wenn es nicht sogar schon vorher war. So wie ich das mitbekommen habe. Aber klar, Facebook und auch Instagram, da lohnt sich das auf jeden Fall. Also weil wir hier schon mal als Partei auftreten, ist, glaube ich, so ein blauer Haken am Ende auch ja ganz gut. Gut, Fabian, ich sage jetzt einfach mal deinen Realnamen, wenn das okay ist. Da das dein Antrag war oder deine Nachfrage, gehe ich davon aus, du würdest das auch unterstützen. Ja, dann habe ich wieder ein paar mehr Erfolge in meinem Piraten-Wiki zu verzeichnen. Reinhard, hast du was dagegen, wenn wir verifizieren? Also wenn wir als echt auftreten in Social Media? Tati, also Tatjana? Nichts dagegen. Vako, du hattest deine Zustimmung schon schriftlich gegeben. Isan, kurz für die Aufnahme noch. Dann hast du den Job, lieber Obereichwald. Ich setze mich dran, sobald ich den Zugang habe. Gut. Gibt's sonst noch was zu unseren Social Medias? Dann seid ihr das Mikrofon rübergereicht virtuell. Ja, ich frage auch. Tut mir leid, ich sage, aber ich glaube, die AV-Geschichte hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht und vor allen Dingen auch unsere Dinge. Klären konnte ich da noch nichts. Ich gebe dir aber, wie auch den restlichen Social Media Leuten, Zugriff auf ein Dokument, in dem wir unsere Passwörter sammeln. Wunder das, was auch viele schon aus dem Landtagswahlkampf 2017 kennen. Dafür muss aber jeder auch schon einen Zugriff auf das auf den neuen Mail-Server haben. Denn dann dürfte das ohne Probleme klappen. Erklär's nachher, außer. Ich denke so. Das wird aber einfach sein. Gut, dann nochmal die Frage: Social Media abgehakt, ja oder nein? Gibt's noch was? Ich höre niemanden hier schreien, ich sehe niemanden irgendwas in den Chat schreiben. Dementsprechend haben wir das Thema Social Media abgehakt. Kommen wir zur Webseite. Da habe ich ein Thema drinstehen, dass wir Traffic auf der Webseite brauchen und diesbezüglich eventuell Bundesbeiträge übernehmen sollen. Vako, bitteschön. Ja, ich dachte da an Bundesbeiträge in erster Linie von Sandra. Da ist ja fast jede Woche was zu Covid und so weiter. Neulich hatten wir eine Pressemitteilung mit einem Zitat von Frank Herrmann. Also wenn da wirklich NRW-Bezug ist, dass wir die komplett übernehmen als Blogbeitrag dann natürlich. Man kann das auch, sag ich mal, im Nachhinein noch machen. Also man kann auch rückdatieren, wenn man das jetzt mal ein bisschen befüllen möchte zum Beispiel, weil momentan haben wir außer über unsere AV nichts da drauf. Und wenn jetzt so langsam der Wahlkampf beginnt, dann sollten wir da ein bisschen was haben, auch vielleicht noch in die Vergangenheit sehend. Also von mir komplette Zustimmung, was das angeht. Wir müssen halt nur gucken, wie wir es dann am besten aufteilen, ne? Weil du sollst ja nicht alles machen. Ja, für mich ist es halt total einfach, weil ich muss ja nur ein Copy-Paste machen von einem WordPress zum nächsten. Wenn du das machen möchtest, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, sobald ich Webseitenzugänge habe, also WordPress-Zugänge, dann lass es mich wissen. Meine Frage wäre dann halt nur, soll ich bei jedem Beitrag vorher nochmal im Lattenrost in der Runde fragen oder vertraut ihr mir so weit, dass ich da keinen Bullshit veröffentliche? Das würde ich doch eben mal als Meinungsbild abfragen lassen. Jetzt hat sich der Ober-Eichwald gerade wieder stumm gestellt. Ich formuliere es mal so. Geben wir da vakuumfreie Hand, was das Rüberkopieren angeht? Ich denke mal, ich sehr, kann nur für mich sprechen, aber ich würde sagen, ja, ich vertraue der Vaku da so, dass sie das ruhig machen soll. Und von mir. Tatjana, ich hatte dich unterbrochen, Entschuldigung. Alles gut, ich wollte nur ein klares Go geben. Okay, Helda? Ja, klar, kein Ding. Also die Beiträge, die auf der Bundeswebsite ja schon gelandet sind, haben ja schon auch eine Freigabe seitens des Bundesvorstandes auch und des dortigen Redaktionsteams. Und ich denke mal, da können wir dem auch freie Hand geben. Gut, Ober-Eichwald hat schriftlich seine Zustimmung erteilt. Reinhard, wie sieht's bei dir aus? Jo, alles okay. Gut, Vaku, dich frage ich jetzt auch sich nur der Form halber, da du es angesprochen hast, gehe ich davon aus, du stimmst dem auch zu. Und genau. Dann Isan, die trägt sich einfach selber ein, wenn sie zustimmt. Dann ist das hiermit auch wieder einstimmig. Vaku, ich danke dir für die Arbeit, die du da auf dich nimmst. Und ich freue mich drauf. Und jetzt hat man mich wahrscheinlich gerade wieder nicht gehört. Deswegen nochmal danke, Vaku, dass du den Job aufnimmst. So, gibt's sonst noch irgendwas, was die Webseite angeht? Ja, Vaku, bitte. Also wir müssten generell mal auf unserer Webseite aufräumen. Ich hatte mal ein bisschen geguckt, wie haben wir früher unsere Kandidaten dargestellt zum Beispiel, und da führen einige Seiten irgendwie, was die Wahlen angeht, ins Nichts. Da müssten wir wirklich mal gucken. Also jemand auch mit Admin-Zugang und der sich ein bisschen auskennt, das einfach mal ein bisschen auszudünnen. Frage von meiner Seite. Gibt es da irgendwie schon, ich sag mal, sowas wie eine Liste, oder können wir ein Pad aufmachen, wo wir das sammeln? Weil ich hätte die nächsten zwei Wochen vielleicht ein paar mehr Stunden Zeit und würd mal dann gucken, dass ich mir über die AG-Techniken Admin-Zugang geben lasse. Pad aufmachen finde ich eine gute Idee. Dann lass uns ein Pad aufmachen. Wenn uns Sachen auffallen, dann sammeln wir die da und dann setze ich mich mal einen Nachmittag, ich denke mal über Ostern, habe ich ein bisschen Langeweile, dann werde ich mich da mal hinsetzen und das alles dann entsprechend aufarbeiten, weil ich selber habe inhaltlich noch nicht so den Durchblick, dass ich das selber einschätzen kann, was jetzt geändert werden muss. Das heißt, da wäre ich so oder so auf eure Hilfe angewiesen. Dann haben wir da doch, glaube ich, auch einen Plan, Vaku, oder siehst du das anders? Nee, finde ich gut. Wenn du Zeit hast, kannst du ja mal auch selber schauen. Also ich hatte jetzt nur mal bei Wahlen geguckt und da fällt sofort ziemlich viel ins Auge. Ja, ich guck mal, dass ich jetzt übers Wochenende mit dem Daniel oder mit der AG Technik generell mal spreche. Und dann werde ich mich da mal einweisen lassen. Und dann stehe ich da mit etwas technischem Know-how gerne zur Verfügung. Vielleicht kurz nebenher, du hast schon Admin-Zugang dazu. Ist das so? Ja, das ist so. Gut, dann muss ich nochmal gucken, dass ich da mein Passwort kenne. Isan, du hast mich schon auf der AV. Nein, das lassen wir jetzt. Themawechsel. Gibt's noch was zur Webseite? Ich höre niemanden hier schreien oder ganz wild in den Chat-Text hämmern. Das heißt, Webseite, gucken wir, dass wir aufräumen. Vaku übernimmt das Ganze mit dem copy-pasten. Das heißt, wir haben da dann dementsprechend auch bald wieder mehr Traffic auf der Seite. Danke dafür schon mal. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, sind wir in Zeile 87 angekommen. Bitte korrigiert mich, wenn ich irgendwas übersehen haben sollte. Videoteam. Ich gucke mich dann mal ganz böse selber an. Ja, ich hatte angesprochen, dass ich ein Video von der AV mache. Ich hatte leider überhaupt nicht bedacht, dass Open Slides doch so schwierig sein könnte und auch so fordernd sein könnte, weil vieles erst Samstagmorgen fertig geworden ist. Und ja, ich muss sagen, ich habe es leider nicht geschafft, das Video zu drehen, weil ich auch relativ gut zu tun hatte auf der AV, was die Open Slides Geschichte angeht. Deswegen bitte ich da um euer Nachsicht. Mehr kann ich dazu leider im Moment nicht sagen. Jetzt dürft ihr mich gerne steinigen. Ich sehe und ich höre keine Steine fliegen. Dann sage ich erstmal danke, dass ihr da Verständnis habt. Gibt sonst irgendwas, was Video angeht, noch in meine Richtung zu sagen von euch? 3, 2, 1. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann lassen wir das Thema gleich ganz schnell hinter uns. Gehen in Zeile 90 weiter zu den Veranstaltungen, Terminen und den Aktionen. Da habe ich jede Menge Textbausteine. Ich gucke mal eben. Das erste, was ich lese, ist Anschreiben an die Kandidatinnen, eventuell mit dem LAVO zusammen. Und dann die Frage, was brauchen wir von der ÖA, von den Spitzenkandidaten bzw. von der Kandidatenliste? Da ich davon ausgehe, dass die Farbe Vaku ist, schaue ich mal in Vakus Richtung, ob sie da vielleicht mehr zu sagen möchte. Ja, gerne. Also ich denke, es ist logisch, dass wir auf unserer Webseite eine Liste machen mit unseren Kandidaten. Da gibt es jetzt sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe da drei Beispiele, die könnt ihr ja mal anklicken, wenn ihr Lust habt. Das erste Beispiel ist halt von uns aus 2017. Das ist sehr kurz und sehr knackig. Und wie man sehen kann, waren auch damals nicht alle Kandidaten in der Lage, das Minimum an Informationen weiterzugeben. Das Format finde ich ganz hübsch. Es lebt allerdings davon, dass tatsächlich die Bilder sehr gleich sind. Und das werden wir diesmal, denke ich, nicht hinbekommen. Auch Corona-bedingt, wenn wir Fotos bekommen, werden die sehr unterschiedlich sein von den Kandidatinnen. Das zweite Beispiel ist jetzt aus dem Landtagswahl von Rheinland-Pfalz. Das ist sehr ausführlich. Da hat quasi jeder Kandidat eine eigene Seite. Und das dritte gefällt mir eigentlich vom Stil her am besten. Da ist es nicht so schlimm, ob der Kandidat zwei Sätze schreibt oder drei Sätze oder nur eine Stichwortliste macht. Bevor wir die Kandidaten anschreiben und sie bitten, uns Informationen zu geben, müssten wir halt wissen, wie umfangreich das sein soll. Deswegen die Beispiele. Hat jemand eine Wortmeldung dazu als Erwiderung zu Vaku? Sieht nicht so aus. Dann schmeiße ich mich mal mit einer auditiven Wortmeldung mit dabei. Ich denke mal, dass mit dem dritten Beispiel, was die Themenbeauftragten-Seite angeht, dürfte das am ehesten für uns praktikable sein, weil wir da entsprechend auch, ich sag mal, am flexibelsten sind, egal ob die jetzt Stichworte oder sonstiges schreiben. Wir haben ein Bild und das wäre so, ich denke mal, am einfachsten umsetzbar. Sieht das jemand anders? Gut. Scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben schon 3+1. Ich setze meins jetzt auch mal eben dahinter. Na dann bitteschön, Isan, wenn du eine Frage hast, sie soll nicht unbeantwortet bleiben. Dankeschön. Mir ging, wenn ich Kandidaten wissen will, hier nicht. Aber zum Beispiel dort und die Daten, die Frage ist, Beispiel. War das eine technische Frage oder war das eine generelle Frage? Die Frage ist das dann im Thema. Herr Versammlungsleiter, ich habe eine Wortmeldung. Schande über mich, Vaku. Bitte. Ja, also der Platz ist natürlich da auch ein bisschen begrenzt, ne? Denn wenn man sich das anschaut, wenn das zu viel Text wird über das Bild hinaus, dann sieht das ein bisschen nicht mehr so schick aus. Aber die Frage war halt momentan wirklich tatsächlich erstmal nur so der Umfang und noch nicht der Inhalt. Ich denke, was den Inhalt angeht, sollten wir das den Kandidaten überlassen, was sie da eintragen. Man kann ja Ich nehme mal an, wenn wir jetzt ein Pad anlegen und sagen, hier das, das, das und hier in 5 Sätzen das und das, kann man ja zum ein Beispiel vorgeben oder so, an dem sie sich so ein bisschen orientieren können. Da lese ich Zustimmung von Isan. Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, was Vako gesagt hat. Ich denke da in die ähnliche Richtung. Dann würde ich vorschlagen, dass wir für uns auf jeden Fall schon mal ein Pad aufmachen und uns so eine Vorlage ausdenken, die wir dann an die Kandidaten weiterleiten. Und dann wäre halt eben noch zu klären, ich habe gesehen, im Lattenrost gibt es auch einen Kanal Bundestagswahl, heißt der, glaube ich, Elder, ne? Ja, irgendwie BTW 21 NRW. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die Kandidaten zu bitten, dass sie sich da alle zusammenfinden, damit die für uns auch ansprechbar sind. Und wäre halt zu klären, wer schreibt die Kandidaten an. Also ich glaube, die sind mehr oder weniger im Wiki von ihrer Kandidatur her alle auch für uns ansprechbar. Aber vielleicht hat der Landesvorstand ja ohnehin noch irgendwie da so einen Grundschreiben geplant. Dann könnte man das ja zusammen machen. Die letzte Frage münze ich mal direkt weiter an Helder in seiner Funktion als Landesvorstand. Das ist für mich jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ich noch mit der Briefwahl da jetzt zugange bin, aber wir müssen sowieso auch mit dort unsere Kandidaten zusammensammeln. Ich habe die jetzt auch schon versucht, in diese Metamaus-Gruppe reinzubekommen, was natürlich nicht mit allen geklappt hat, weil es sind irgendwie nicht alle im Lattenrost beziehungsweise Metamaus unterwegs. Deswegen ist es schon sehr schwierig. Aber wir haben, soweit ich weiß, von allen tatsächlich eine E-Mail-Adresse, die wir definitiv auch dafür auch verwenden können. Soweit ich weiß, war auch jeder von denen auch im Open Slides, wenn ich mich richtig entsinne. Daher sollte das da kein Problem sein. So, dann packe ich mich mal eben, wenn kein anderer eine Wortmeldung hat, mit einer Erwiderung an Helder mit hinzu. Was Open Slides angeht, ja, alle Kandidaten waren auch im Open Slides und haben dementsprechend auch eine E-Mail-Adresse dahinterlegt. Das heißt, wir haben auch da die Möglichkeit, die Sachen rauszuziehen, wenn von Seiten des Landesvorstands und da eine entsprechende Anfrage kommt. Also nicht so rum. Also da ja, also sag mal so, ich ziehe aus derselben Quelle die Daten. Sag mal so rum, weil ich werde definitiv nicht Open Slides Daten für irgendwas anderes verwenden als dafür. Gut, dann das war meine Wortmeldung. Vako, bitte. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Vorstand muss wahrscheinlich sowieso die Kandidaten nochmal ansprechen oder beziehungsweise anschreiben. Sollen wir es dann so machen, dass wir uns einmal dieses Pad überlegen und dann vielleicht noch 3 Sätze, bitte kommt ins Lattenrost und hier ist der Link zum Zugang und so und ihr das dann kommuniziert, ist dann vielleicht der bessere Weg, oder? Ja, das klingt ja gut. Das wäre mir auch lieb, wenn das auch jemand anders übernehmen kann. Aber die Weiterleitung können wir dann noch machen. Alles klar. Gut, da Stille ist, mischt sich der Versammlungsleiter auch mal wieder ein. Frage, gibt es sonst irgendwas, was wir bezüglich der Kandidaten für die BTW noch machen müssen? Gibt es irgendwas, was euch noch auf den Nägeln brennt in diesem Teil? Dann bitte jetzt sprechen. Ich höre keine Aufbegehren. Ich lese auch keine weiteren Wortmeldungen, außer der letzten von Vako, die wir schon hatten, nach meinem Dafürhalten. Das heißt, ich schließe das Thema Aktionen etc. und würde mich Zeile 103, dem Organisatorischen, zuwenden. Gibt es da 3 Sachen, die wir erledigen müssen? Und zwar steht da als erstes einmal der zweite Zugang für Clever Reach. Auch da wäre meine Frage an Vako, die es eingetragen hat. Kannst du da mehr zu sagen? Ja, du hattest dich ja schon schlau gemacht und das hörte sich ja schon so an, als wenn das gar nicht so problematisch wäre. Dann müssten wir halt nur klären, wer den zweiten Zugang bekommt, damit jemand da ist, wenn ich ausfalle. Also für die anderen ganz kurz nochmal zur Erklärung. Ich hatte mit Vako über den Lattenrost da geschrieben, dass wir gegebenenfalls nochmal einen Zugang zu Clever Reach brauchen und gegebenenfalls auch nochmal einen Presseportal Zugang. Daraufhin habe ich mit Sebolino gesprochen. Der hat uns angeboten, dass wir als AGÖA einen benennen, der sich dann an den den Bundesvorstand wendet mit der Bitte um Zugang zumindest zu Cleverreach und dementsprechend dann das Ganze über den Bundesvorstand per Beschluss gemacht wird, sodass wir dann für diese eine Person dann einen zweiten Zugang für Cleverreach bekommen. Was ich leider bisher noch nicht rausgekriegt habe, ist, wie das mit dem Presseportal funktioniert. Vako, bitte. Ja, das mit dem Presseportal, das hatte ich ja jetzt ohnehin in Angriff nehmen müssen, wegen der einen Pressemitteilung, die über das Presseportal von NRW rausgegangen ist, dank Thomas Gansko. Das ist eigentlich relativ einfach. Da sind momentan zwei Kontaktpersonen für NRW angegeben. Das ist einmal der Dennis und einmal der Daniel Düngel. Und da müsste ich halt nur mitteilen, wer da ab sofort zuständig ist. Und dann bekommen wir da eben so ein Zugriffsrecht und müssen da eine Mobiltelefonnummer hinterlegen. Das ist eigentlich alles. Gut, ich hatte ja auch angeboten im Lattenrost, dass das durchaus, wenn es kein anderer machen will, auch gerne meine Handynummer sein kann. Ist die Frage, gibt es von eurer Seite aus da Bemerkungen, dass wir die Zugänge dann dass ich dann diese Zugänge kriegen soll? Oder möchte jemand anderes die Zugänge haben gerne? Harry, wenn du Cleverreach Zugang bekommst, das fände ich auf jeden Fall super. Und Presseportal entsprechend würde ich dann auch sagen, du und ich, jemand, der gerade eine PM rausschickt, kann das dann in einem Abwisch erledigen. Cleverreach würde ich allerdings ganz gerne einmal mit dir zusammen machen, weil da gibt es so ein paar blöde Sachen, die sind nicht selbsterklärend. Wie gesagt, gucken wir. Kriegen wir alles ganz in Ruhe hin. Frage in die Runde. Spricht es für irgendjemanden dagegen, dass es so gemacht wird, wie in Zeile 104, 105 jetzt protokolliert, dass wir sagen, okay, Vako und ich, wir sind jeweils die beiden Ansprechpersonen für Cleverreach und für das Presseportal? Absolut in Ordnung. Okay, wir haben eine von sechs Stimmen. Das ist Zustimmung durch Zustimmung durch Schweigen, ist das. Ja, ich kenne eure ganzen Zustimmungs- und Sachen noch nicht so ganz, deswegen verzeiht mir. Elda, ich habe dich gerade leider nicht verstanden. Ja, war ja gerade Zustimmung, wenn ich jetzt auch wenn ich jetzt nicht geschwiegen habe, aber ja doch, ja klar, bitte, übernimmt das. Alles klar, dann denke ich mal, werden Vako und ich uns mal zusammensetzen, um da die entsprechenden Notwendigkeiten in die Wege zu leiten. Ich dachte, das ist jetzt geklärt. Du hast es ja mit dem Cleverreach schon argstückt, mit dem Sebolino. Der hat ja gesagt, du sollst da einfach Bescheid sagen. Sollte er Rückfragen haben, ist der LAFO NRW ansprechbar, was den Beschluss angeht, oder du kannst dir das Protokoll hier verlinken. Ich schreibe dann allerdings erst nächste Woche, wenn ich wieder greifbar bin, das Presseportal an. Und wenn du dann Cleverreach Zugang hast, dann sag mir kurz Bescheid, dann machen wir mal eine PM zusammen. Jupp, kriegen wir hin. So, das heißt, auch das haben wir dran, Presseportal Cleverreach ist abgehakt. Dann kommen wir nochmal zu dem Thema Kanäle bzw. Unterkanäle für die ÖA im Lattenrost. Helda, du wolltest dich mal schlau machen, wenn ich da richtig informiert bin, ob wir da noch weitere Unterkanäle für die ÖA installieren oder erstellen können. Also erstellen können geht ganz klar. Die Frage ist, wie die dann aufgebaut werden sollten. Das ist auch nicht das Ding. Also es kann auch tatsächlich auch jeder Nutzer da öffentliche Kanäle auch quasi selbst erstellen, wie das auch sonst ist. Ich habe zwar in bestimmter Weise erweiterte Rechte auf dem Lattenrost, aber die sind auch nicht anders als bei manch anderen auch. Ich kann da noch andere Dinge benennen. Ich kann überall rein, wo was geht. Und da ist die große Frage, was jetzt da auch Sinn ergibt an Unterkanälen. Ich denke mal, so weit ausschweifend, wie es ein separates Team für die AGÖA zu setzen, muss ja auch nicht sein, oder wo wir dann auch wirklich einzelne Kanäle hinsetzen für jede Kleinigkeit auch. Da wir, sag mal so, auch hier mit der gleichen Runde Menschen zusammensitzen, die dann auch halt nur in verschiedenen Kanälen die gleichen Sachen bearbeiten. Daher ist die Frage, also ich denke mal, 2, 3 zusätzliche Kanäle kann man gerne dazu machen, wenn sie halt wirklich speziell in eine Richtung gehen sollen. Aber das ist also nicht das Problem. Die Frage ist nur die Benennung, wie wir das machen. Mit 1, 2, 3, 4, 5 wird es schwierig werden, sonst dann kommen die sich mit den Ressorts ins Gehege. Daher müssen wir dann nachschauen, wie das dann funktioniert, dass die dann auch sinnvoll auch aufgereiht sind und auch sinnvoll zu finden sind. Gut, was die Benennung etc. angeht, gehe ich davon aus, dass Vako mit ihrer Wortmeldung da gerne darauf antworten möchte. Ja, ich habe nur einen Vorschlag und vorweg, also ein Kanal ist auf jeden Fall, denke ich, auf Dauer zu wenig. Wenn dann eine Susanne ankommt und den volltextet, dann findet man gegebenenfalls ein paar Sachen nämlich so schnell nicht mehr wieder. Also Susanne jetzt nur mal als Beispiel für jemanden, der auch von außen kommt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir uns da jetzt alleine unterhalten. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir so einen ÖA-Kanal behalten, wo man so allgemein eben, wie wir es momentan machen, schreiben kann, wo der auch quasi der Eingangskanal ist, wo ich jetzt dann auch reinschreiben würde, wie ihr das Protokoll zur Kenntnis nahm und so, und dass wir mindestens 2 Unterkanäle haben, einmal so Texteingang, Redaktion und einmal Social Media. Weil ich würde eigentlich auch ganz gerne, wie wir das im Bund machen. Ich denke, das hilft den Leuten, die SOME betreuen auch, wenn man irgendwie einen guten Tweet sieht, dass man einfach den da reinpostet zum Retweeten oder nicht. Kann ja dann vom SOME-Team entschieden werden. Gut, müssen wir das jetzt hier entscheiden oder Vako, wäre das für dich okay, wenn du dich mit Helda zusammensetzt und das Ganze ausarbeitest, sobald du wieder greifbar bist? Ist auch okay. Helda? Ja, ich werde einfach mal 2 Kanäle einfach einsetzen, einfach mit AGÖA NRW und dann einfach mit Redaktion und einmal Social Media einfach benennen. Und dann haben wir dann auch schon wieder 3 Kanäle in dem Bereich dann zu, die wir dann für uns für intern zum Arbeiten noch nutzen können. Die dann aber dann auch trotzdem weiterhin öffentlich bleiben, also wie die anderen auch. Also keine Sicherheit davor, dass irgendwelche Leute von außen da reinkommen können und das auch da alles zutexten. Aber ich denke mal, da ist es auch wenig sinnvoll, das da auch zu machen. Aber das kann man auch genauso gut in anderen Kanälen ja auch machen. Aber klar, kein Ding. Gut, dann würde ich sagen, haben wir auch dafür einen Plan. Gibt es weitere Sachen, die wir noch besprechen müssten in diesem Themenbereich? Organisatorisch sehe ich nichts mehr eingetragen. Fällt euch noch irgendwas ein? Gut. Ich höre nichts mehr, ich sehe niemanden mehr schreien, ich sehe niemanden sich auf den Boden werfen. Dementsprechend schließe ich das Thema Organisatorisches, gehe weiter zu Zeile 119, Thema Sonstiges. Eingetragen ist nichts. Gibt es von eurer Seite was noch kurzfristig mit rein soll? Auch da höre ich und sehe ich keine Wortmeldung. Das heißt, Sonstiges haben wir nichts zu besprechen. Ich gebe nochmal 10 Sekunden eben Zeit und dann sollten wir damit auch durch sein. So. Also vielleicht auch von mir noch. Die Kanäle sind jetzt eingerichtet. Gut, wir bekommen gerade die Rückmeldung, dass die Kanäle bereits eingerichtet sind. Die Links wären super, wenn du die auch eben ins Protokollpad einpflegen könntest, Helda. Das wäre super. Herzlichen Dank dafür. Dann bleibt mir eigentlich nur noch darauf zu verweisen, dass wir in Zeile 122 einige nützliche Werkzeuge und Links zur Verfügung stellen, die wir für unsere Arbeit hier in der AGÖA brauchen. Ja, und damit sind wir, ich sag mal, bei Zeile 134 angelangt. Nach Adam Riese heute ist der... Jetzt brauchen wir jemanden mit Kalender. Ja, 9.4. habe ich gesagt gerade. Ich hatte mich nur wieder selbst gemutet. 9.4. ist das. Das ist ein normaler Freitag, richtig? Ja. Gut, dann ist der Termin 9.4. um 21 Uhr wieder in diesem Raum. Und wir haben um 21.05 Uhr angefangen. Wenn jetzt ihr nicht entsprechend noch ganz wild auf dem Boden rumwuhlt und trampelt und sonst was, würde ich die Sitzung jetzt in ziemlich genau 60 Minuten Abstand schließen und haben damit wieder einen kleinen Rekord gehalten, denn wir sind das erste Mal unter 60 Minuten mit meiner Leitung. Danke dir. Danke. Vielen Dank.